resources up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr rühmen Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi. Guten Abend, Tobi. Ja, hallo, hallo. Ja, wie bereits in der Vergangenheit schon mindestens zweimal angekündigt, findet am 19. August in Düsseldorf, also in knapp 3 Wochen, das Akustik Summer Festival statt. Das ist ein Samstag, der 19. August, und das Festival beginnt um 15 Uhr. Dieses Festival wird schon seit einiger Zeit in Düsseldorf organisiert, und zwar so erfolgreich, dass es nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter stattgefunden hat. Wo kann man dieses Festival in diesem Jahr erleben? Gute Frage, Tobi. Ja, natürlich in Düsseldorf, aber es ist genauer gesagt in der Ronsdorfer Straße 77a. Der Einlass ist schon ab 14 Uhr in der Ronsdorfer Straße 77a. Und wer sich mit den Straßen nicht so ganz auskennt, wie ich zum Beispiel, die Ronsdorfer Straße, die ist in Flingern. Und die 77a, das ist der ehemalige Konsum. Die Räumlichkeit heißt nun Weltkunstzimmer. Genau. So, jetzt verrat unseren Zuhörern doch mal, welche Bands dort spielen und was das Ganze an Eintritt kostet. Gerne. Aus Deutschland sind beispielsweise dabei Honig, Walking on Rivers, oder aus Irland Wallace Bird, aus Schweden die schöne Anna Klatt und aus dem Vereinigten Königreich The Lion and the Wolf, um nur einige der insgesamt 10 Bands zu nennen. Und einen Gast aus der Ferne möchte ich noch erwähnen, aus Madagaskar, Rauki. Der Eintritt wird für 28 Euro im Vorverkauf gewährt und für 33 Euro an der Kasse. Für insgesamt 10 Bands bzw. Interpreten meine ich einen super Kurs, oder Tobi? Ja, das ist ja nur 3 Euro pro Band. Ich meine, wenn ich für ein einziges Rolling Stones Konzert schon im dreistelligen Bereich liege. Na? Ja, wo wir bei dem Thema sind, kostenlos. Kostenlos für euch kommt nun die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Thank you. An meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Da nehme ich lieber Hackmack. Hunkmuck. Heckmack. Hackmack. Heckmack. Hunkmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Hunkmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah! Herbert Strzewski, wie weit seid ihr? Einen Moment, Frau Schrapnell. Ich formuliere gerade zusammen mit Ihrem Gemahl Herbert final mein Bewerbungsschreiben für die Dönerapotheke und Tentakel-Saftschleim. Strzewski, Sie wollen doch immer hoch hinaus. Warum wollen Sie denn nicht mehr für Avanti Gerüstbau arbeiten? Weil ich dort mit der Ausbildung von neuen Kollegen nicht mehr nachkomme. Aber das ist doch gut, wenn die Firma so viele Arbeitskräfte einstellt. Frau Schrapnell, wir vergrößern uns nicht, sondern dadurch werden nur die Lücken geschlossen, weil sich zu viele Kollegen nach den Spielen der Fortuna in dieser Saison kollektiv in die Tiefe gestürzt haben. Martha, was wollen wir denn nun bei Möbel Göbel? Heute ist dort alles preiswerter. Die haben unter anderem Mitarbeiter verkauft. Mitarbeiterverkauf? Bei Möbel Göbel? Warte, warte, da ist doch die Tunesierin von der Eisbude in der Burga. Na, die kauf ich mir. Komm mal da auf zum Mitarbeiterverkauf. Die an Gasse 2 hat mir auch gut gefallen, Frau Schrapnell. Könnten Sie mir eventuell auch 20 Euro leihen, falls die Kassiererin mehr kostet? Ach, Strzewski. Ach, Herbert. T'attraper comme ça et d'un coup t'arracher les yeux si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux. Je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, et j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une gamine. Je peux crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Faut bien filer à 100 à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, et j'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une gamine. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal, non, non, non, non, non. Et j'entends plus mon cœur, cœur, cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire, je ne suis plus une gamine. We'll be right back. I see the evil in a thousand staring eyes. I hear the torment in a hundred muffled cries. Who lights the fuse that burns the houses to the ground? Who kills the man who only dared to make a sound? Immer die gleiche Musik. Hören Sie Musik aus Flinger Nord. Gute Musik im Akkord hörst du nur bei Flinger Nord. Herbert, Ich schaue gerade wegen unserer Reise alle Unterlagen durch und da fällt mir auf, dass dein Personalausweis abgelaufen ist. Ja, und? Na, den brauchen wir doch für den Flug und die Abfertigung auf Kurs. Selbst ist der Mann Martha. Ah. Hier, kick mal, der ist abgelaufen im März 2016. Ja. Wenn ich nur mit dem Kugelschreiber Jans sagte, aus der 6 eine 8 mache. Herbert, das ist Urkundenfälschung. Was? Damit machst du dich strafbar. Morgen gehen wir zum Bürgerbüro. Das ist direkt hinter dem Hauptbahnhof. Und vorher machen wir Fotos von dir und zack, bekommst du in 4 Wochen einen neuen Personalausweis. Ich will aber keinen neuen. Wegen dem Datenschutz, Martha. Aus Gründen des Datenschutzes wirklich. Das verstehe ich nicht, Herbert. Na, da sind doch meine ganz persönlichen geometrischen Daten drauf. Biometrisch, Herbert. Das ist denn wie bei die Verbrecher. Da werden sie ja die Fingerabdrücke genommen. Ah? Nicht mit mir, Martha. Die geometrischen Daten von Herbert Schrapnell bleiben in dieser Bude hier. Aber Herbert, es ist doch gut, wenn deine geometrischen Daten auf dem Ausweis sind und dir zum Beispiel auf Kurs das Essen nicht schmeckt. Wie, will, was? Na, da kannst du doch gleich im Dreieck springen. Du hast Schrippe, du! Und dabei werden alle Touristen deine Quadratlatschen bewundern. Ich dreh dir gleich das Gas ab! Stay with me. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch rich verwesen, Hund. Was sagst du, Liebling? Lass euch rich verwesen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Na, hier am Schreibtisch. Wem schreibst du denn? Gute Besserung. Herbert, wem ist denn was passiert? Riecht ja nicht auf, mein kleiner Truthahn. Ich schreibe probeweise schon mal dem Schrezewski. Wenn der ins Krankenhaus muss, wegen der ganzen Verletzungen von die Bisswunden, vor allen Dingen im Nacken. Was ist denn Schlimmes passiert? Der Schrezewski hat mir gerade eine SMS geschrieben. Ihm haben sie einen Bären aufgebunden. Ah? Martha, wenn so ein Grizzly erstmal zubeißt. Ach, Herbert. Dann fällt gleich der ganze Kopf ab. Ach, Herbert. J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, j'y serai. Un fil de ma terre, sa brume, et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à embrasser d'une, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'aréal m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duswelle.de oder an aprikosepampelmuse@gmx.de. Aprikosepampelmuse, ein Wort. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun. Es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Euch ein schönes Wochenende und immer dran denken. Was Gutes kommt wieder. Genau. Tschö. Tschö. Das ist verständlich. The light gets so strong, I feel it's pulling me back to the last fight. But then who am I to question fate? Or is it too late for bailing? Different views in different.